Zeit lässt sich nicht spiegeln. Das Gestern kommt nicht mehr zurück. Mit lautlos bunten Flügeln fliegt der Fort, der Augenblick. Doch du bleibst für mich zeitlos, ist lange schon ein Teil von mir. Wir zwei verstehen uns wortlos und das wird sich nicht verlieren. Du bist mein Licht für den Tag und mein Traum in der Nacht. Ja, wir sind zwei und doch eins, das macht stark. Weil du so bist, wie du bist, gehörst du fest zu mir, Schritt für Schritt, Hand in Hand. Überall. Wir gehen den Weg gemeinsam, egal wohin die Reise führt. Zu zweit sind wir nicht einsam, weil man die Kraft des anderen spürt. Ich weiß um deine Nähe, selbst wenn du unerreichbar bist und ich dich grad nicht sehe, weil da noch mehr als Liebe ist. Du bist mein Licht für den Tag und mein Traum in der Nacht. Ja, wir sind zwei und doch eins, das macht stark. Weil du so bist, wie du bist, gehörst du fest zu mir, Schritt für Schritt, Hand in Hand. Du bist überall. Hand in Hand, überall. So bist, wie du bist, gehörst du fest zu mir, Schritt für Schritt, Hand in Hand, überall, jeden Tag.